Haben Sie all diese Leute denn nicht eingestellt, damit sie Gewinner werden? Als ich einmal bei einer Jahresversammlung vor etwa 800 Leuten sprach, stieß ich auf ein anderes System, das schlecht ausgerichtet ist. Nach dem System dieses Unternehmens erhielten nur 30 der 800 Beschäftigten Belohnungen. 30 von 800. Ich fragte den Chef: Haben Sie all diese Leute denn nicht eingestellt, damit sie Gewinner werden? Ja. Haben Sie auch Verlierer eingestellt? Nein. Heute Abend gibt es aber 770 Verlierer. Nun ja, Sie haben den Wettbewerb nicht gewonnen. Sie sind Verlierer. Wieso? Wegen Ihrer Denkweise. Sie denken Gewinn-Verlust. Was könnte ich denn sonst tun? Sie alle zu Gewinnern machen. Woher haben Sie das Konzept, dass es in Ihrem Unternehmen Wettbewerb geben muss? Gibt es nicht schon genug Wettbewerb in Ihrem Markt? So ist das Leben nun mal. Wirklich? Wie sieht Ihre Beziehung zu Ihrer Frau aus? Wer gewinnt da? Manchmal Sie, manchmal ich. Ich sagte: Ist das wirklich das, was Sie Ihren Kindern für Ihre Zukunft vorleben wollen? Seien Sie ehrlich. Er fragte: Wie soll ich es denn mit den Belohnungen machen? Ich sagte: Schließen Sie mit jedem Einzelnen und jedem Team eine individualisierte Gewinn-Gewinn-Leistungsvereinbarung. Wer die angestrebten Ergebnisse erreicht, gewinnt. Zur nächsten Jahresversammlung dieses Unternehmens wurde ich erneut eingeladen. Inzwischen hatten sehr viel gemeinsame Visionsentwicklung und Koordination stattgefunden. Mehr als 1000 Leute waren anwesend. Und raten Sie mal, wie viele davon Gewinner waren? 800. Jene 200, die nicht dazugehörten, hatten sich bewusst dafür entschieden. Es war ihre freie Wahl. Es gab keinerlei Vergleich. Und was hatten jene 800 produziert? Ebenso viel Umsatz wie die 30 im Vorjahr. Pro Person. Die ganze Kultur hatte sich geändert. Statt eines Mangeldenkens herrschte jetzt Überflussdenken. Dort, wo im Vorjahr 30 Leute gestanden hatten, standen jetzt 800. Wie war das möglich? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich noch einmal auf die Bermuda-Geschichte kommen. Damals dachten die Mitarbeiter: Wer von uns wird auf die Bermudas fliegen? Im letzten Jahr aber dachten sie: Ich will, dass Sie mit Ihrer Frau auf die Bermudas reisen. Ich will, dass wir alle hinfliegen. Ich lege mich für Sie ins Zeug. Stellen Sie sich vor, wie ein solcher Denkprozess ein Unternehmen, in dem interner Wettbewerb herrscht, revolutionieren kann. In beiden Fällen waren die Firmenchefs durchaus vertrauenswürdige Männer. Sie hatten Charakter und sogar eine Überflussmentalität. Es fehlte ihnen einfach an der richtigen Denkweise oder den Fähigkeiten, die für die Schaffung adäquater Belohnungssysteme erforderlich sind. Sie hatten keine vollständigen Informationssysteme. Sie waren wie Piloten, die ein Flugzeug fliegen sollen, in dem nur eine einzige Anzeige funktioniert. Was für eine Katastrophe! Doch sie erfassten das Konzept sofort. Ihr Problem war eben nicht der Charakter, sondern die Kompetenz. Sie hatten die erforderlichen Fähigkeiten nie gelernt und waren in traditionellen, widersprüchlichen Systemen gefangen, in denen Mangeldenken herrschte und die widersprüchlich bleiben würden, bis sie sich die nötigen Fähigkeiten aneigneten.